Schon wieder sind 2 Wochen vergangen und es ist schon wieder Zeit für eine neue Folge Geek Freaks. Dieses Mal leider wieder ohne den Thorsten, aber mit dem Johannes. Und dieses Mal leider auch wieder geplagt durch ein paar kleine technische Problemchen. Wir arbeiten schon hart daran und hoffen, dass es, wenn auch nicht nächstes Mal, das kann ich nicht versprechen, aber in Zukunft ein bisschen besser funktioniert. Die Themen dieses Mal sind, wir fangen an mit O2 und dem in Anführungsstrichen Wegfall der mobilen Datendrosselung, gehen dann ganz schnell über zu ARD, ZDF und den Beitragsservice, früher mal GEZ, kommen dann zu Amazon Dash Button und Amazon Echo und ganz zum Schluss reden wir noch über explodierende Smartphones. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und dieses Mal sogar mit Intro. Und dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 4. Folge vom Geek Freaks Cast. Mein Name ist Thomas und mit mir heute sind der Björn und Moin. der Johannes. Hi. Und gerade eben kam die Nachricht rein, dass O2 mittlerweile in seinen neuen Verträgen die Drosselung in Anführungsstrichen aufhebt. Und ich denke mal, Björn kann da mehr zu sagen, weil es sein Thema ist. Das ist richtig. Also O2 hatte jetzt heute praktisch tagesaktuell angekündigt, wird man jetzt ab 5. Oktober endlich zwar die Drosselung nicht fallen lässt in Neuverträgen, allerdings die Geschwindigkeit jetzt endlich von 64 Kilobit pro Sekunde auf sagenhafte 1 Megabit die Sekunde anhebt. Bis zu 1 Megabit. Richtig, also bis zu 1 Megabit. Somit lässt sich wenigstens mal vernünftig noch eine E-Mail abrufen mit Anhang. Man muss nicht 20 Mal probieren, bei WhatsApp ein Bild zu verschicken, um dann gefrustet aufzugeben. Und man kann eventuell auch mal bei Facebook noch etwas durchscrollen, damit ich mir jetzt natürlich dort nicht 20 Videos anschauen kann, ist klar. Aber so die Grundsachen sollten dann wesentlich besser funktionieren mit dieser neuen Option. Ja, das Einzige, was in dieser neuen Aktion so ein bisschen, ich sag mal, für Bestandskunden Wermutstropfen ist, dass man dafür 5 € mehr blechen muss. Ach so, heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag mache, dann muss ich dafür 5 € mehr bezahlen. Also auch neu, wenn ich jetzt einen neuen Vertrag mache. Oder gilt es nur für alte Nee, Kunden? wenn du einen alten Vertrag hast. Wenn du jetzt wie ich Bestandskunde bist, also ich könnte mir das jetzt für 5 € dazu Ah, okay. buchen. Allerdings sage ich jetzt bei mir, ich habe jetzt so viel Datenvolumen, ich habe jetzt durch eine Aktion von O2 nochmal jeden Monat zusätzlich 500 MB. Also ich weiß ehrlich gesagt langsam gar nicht mehr, wo ich es noch hin tun Ja, soll. gut. Okay. Und das trotz Livestreaming bei Facebook für meine diversen Online-Plattform, wo ich Wie tätig viel bin. Gigabyte hast du insgesamt? Also jetzt sind's also mit 2 SIM-Karten wird mal sind, also ich habe auf der einen SIM-Karte 5,5 und auf der anderen noch mal 2. Also kannst du sagen 7,5 Okay. Gigabyte zurzeit. Ja, gut, ich denke, da langt's, dann kommt es echt mal in Gebiete, wo es definitiv mal langen sollte. Weil selbst wenn ich jetzt wie zur ersten Mai-Demo hier bei uns, da hatte ich ja Berichterstattung vor Ort gemacht, auch teilweise mit Facebook Live. Also es hatte sich eigentlich überhaupt kaum ausgewirkt. Okay. Das sind wir jetzt irgendwo schon in einer Region angelangt, wo ich sage, selbst wenn ich da einen Livestream mache von irgendeiner Veranstaltung vor Ort, solange ich da jetzt nicht 3 Stunden streame, wirkt sich das auf mein Volumen eigentlich gar nicht aus. Ja. Ja gut, ob das reicht oder nicht, ist natürlich immer so eine persönliche Sache. Es Mir gibt reicht's Leute, zumindest. die immer so viel verbrauchen, wie sie haben. Ja, klar. Das ist ja auch Ist ja auch die Geschichte wie mit dem iPad, was wir letztes Mal haben. Also wenn man jetzt ein 16 GB iPad hat oder ein 125 GB oder 128 GB iPad, Ja. die kriegst du beide voll. Ja, klar, ja. Wobei ich muss sagen, inzwischen mit Cloud und Co. 32 GB Handy und es langt eigentlich. Also, ich habe echt, früher habe ich immer überlegt, ja, gut, 64 GB muss schon sein, meine ganze Musik, aber da, durch Spotify und Co., dass du direkt so einen Wechsel machen kannst, wenn du einmal WLAN hast, dann denkst du dir, okay, jetzt wechsle ich mal kurz die Playlists, dann ist es einfach mit 32 GB voll gut und da brauchst, glaube ich, irgendwann ist ein Limit erreicht, jetzt gerade mit den ganzen Cloud-Lösungen, dass du nicht mehr unbedingt die 256 GB iPhone-Version brauchst und sowas, sondern dass es halt auch schon die 32 GB-Version relativ gut langt. Klar, für den einen oder anderen, der braucht dann schon noch mehr oder will sich das einfach leisten mehr, aber langen würde ich sagen, tun inzwischen ja auch schon 32 GB. Oder man macht Grundsätzlich mein 4K-Videos. Rennen. Man macht 4K-Videos, dann hast du die Okay, ja, gut, 32 GB das kommt halt drauf voll. an, aber ich meine, das letzte Mal, wo ich ein Video mit dem Handy gedreht habe, ja gut, naja, ich weiß nicht, ich drehe halt zum Beispiel keine Videos mit dem Handy. Kann ich mich nur anschließen, weil für sowas, das mache ich dann alles mit der Kamera. Ja, genau, eben. Ja, gut, wenn du halt eine 4K-Kamera hast, dann willst du das auch nutzen. So ist es ja nicht. Sei ja jedem gegönnt. Wobei ich immer noch sagen muss, 4K sehe ich jetzt für den normalen Consumer immer noch keinen Vorteil drin. Ja, ich finde, es soll halt scharf sein für die meisten. Also ich glaube, das geht euch so, das geht mir so. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagen muss, ich brauche dieses Ultra-Erlebnis bei mir daheim. Ich muss jeden Film gucken und sagen, boah, krass. Ich will es einfach nur scharf haben. Und ich will dazu einen guten Sound und das war's. Also es muss, wie gesagt, es muss mich nicht jedes Mal vom Hocker hauen, sondern ich will die Handlung mitkriegen und dabei die Personen erkennen können und dann vielleicht schon denken, okay, sie sind scharf alle. Ja. Eben, solange ich jetzt, wenn ich jetzt, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Film gucken, solange ich da jetzt keine Pixel zählen Ja, genau. kann beim Film, ist mir das egal, ob der Full HD hat oder 4K. Ja, genau. Weil selbst auf meinem Surface, hier auf dem Pro 4, das hat ja auch diese wahnsinnig hohe Auflösung, selbst dort reicht mir grundsätzlich ein 1080 Video. Ja, kommt halt immer darauf an, was man macht, ne? Gerade jetzt durch diese 55 Zoll und 65 Zoll Fernseher, da kann es dann irgendwann schon anfangen, die Pixel zu zählen, selbst mit Ja. Full HD. Ja, ist klar, aber also ich wüsste jetzt nicht viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die was ich so einen Fernseher hinstellen. Ja, klar. Weil da viele gar keinen Fernseher mehr haben, weil sie einfach sagen, brauche ich nicht. Ich nehme das Tablet für Netflix, Amazon Prime, Instant Video oder was auch immer. Ja. Die sind da voll mit zufrieden. Ja, kann Es ist halt auch wie alles im Leben immer eine Geldfrage. mich ab. Durchaus, durchaus. Wobei man ja sagen muss, dass mittlerweile Fernseher so günstig sind wie noch nie. Also kannst du echt deine Wand schon fast voll kleistern. Anstatt Bilder Gut, hängst du ja so einen Fernseher hin. bin ich jetzt wiederum raus, weil ich habe selber keinen Fernseher. Wenn ich mal irgendwas schaue, mache ich das alles über die Mediatheken oder direkt über den Ja, ich habe Livestream. praktisch meinen Fernseher. Ich habe damals auch überlegt, ob ich mir nicht einfach einen Bildschirm kaufe. Aber Bildschirme sind halt einfach viel teurer. Das war mein Problem. In der Größe Bildschirme sind viel, viel teurer. Aber ich habe noch nie Fernsehen geguckt mit meinem Fernseher, glaube ich. Vielleicht mal ein bisschen durchgezappt oder sowas. Aber pff, zum Großteil Netflix mit meinem Chromecast oder ein bisschen mit der Wii. Ansonsten mache ich nichts damit. Wii Ja, Wii U. U, Oh ja, bitte. stimmt. Das sind. Und Raspberry Pi Ja, mache ich ich jetzt. meine. Das ist jetzt auch angeschlossen. Das finde ich auch ganz schick eigentlich. Kann ich schön Okay. browsen mit meiner kabellosen Tastatur und Maus, lege ich mich aufs Bett und kann dann am Fernseher browsen. Nö, ich bin ein Fire TV-Nutzer, aber grundsätzlich auch. Also Fernsehen. Auch wenn jetzt, ne, ich kann bei mir nur theoretisch Fernsehen über DVB-T, über Antenne. Wird ja auch abgeschaltet, kommt DVB-T2. Muss man dann noch dafür zahlen, wenn du die privaten Fernsehsender sehen willst? Ah, ich glaube, dann fliegt die Antenne auch hier ganz aus dem Zimmer raus. Aber gut. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, der mich jetzt gar nicht stören würde, weil, also ich persönlich könnte problemlos ohne die ganzen Privatsender leben. Das Einzige, was ich wirklich, wo ich wirklich sage, das, was kein öffentlich-rechtlicher Sender ist, was ich aber gern haben möchte, ist Eurosport. Ja. Aber das Die ist für sind. mich jetzt das Einzige, wo ich wirklich sage, das will ich. Eurosport wird ja wieder dabei sein bei DVB-T2. Und DVB-T2 ist auch das erst, also der erste Weg, wirklich Full HD in die Wohnzimmer zu bringen über klassischen Rundfunk. Das klingt doch interessant. Ja, nur halt diese 50 Euro im Jahr nicht. Für die Privaten. Na cool. Da kannst du aber halt entscheiden, willst du es nutzen oder willst du es nicht nutzen? Und genau Richtig. da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema passenderweise. Das fehlt mir zum Beispiel beim Öffentlich-Rechtlichen. Damit ich sage, gut. Ich möchte es nutzen und bezahle dafür. Ja. Man kann ja inzwischen schon mal froh sein, also zumindest die, was keinen Rundfunkbeitrag bezahlen wollen, können froh sein. So müsste man es eigentlich richtigerweise sagen, damit man inzwischen nicht mehr in den Knast geht für diese Ja. Sache. Wobei ich immer noch sagen muss, wir sind Ende 2014 beim Stand von 4,5 Millionen Beitrags, ich nenne es jetzt mal Verweigerern gewesen. Sollte einem eigentlich zu denken geben, wenn man gleichzeitig sieht, damit es bei den privaten Sendern wiederum funktionieren kann, damit man zahlt, um sie zu empfangen. Ja. Wobei die privaten Sender finanzieren sich so schon über, also mach's an, es läuft immer Werbung. Das So und für. ist klar, aber ich habe auch bei ARD, ZDF und wie sie nicht alle heißen, habe ich auch leider Werbung. Ja, aber die haben ja nur 20 Minuten pro Tag. Na, trotzdem. Das hat RTL in 20 Minuten. Na, das ist klar, damit RTL in 20 Minuten, 30 Minuten Werbung einspielt. Ja. Das ist ja ein offenes Geheimnis, aber trotzdem denke ich für mich, gehört die Praxis überdacht. Entweder ich verlangen Rundfunkbeitrag, aber dann auch nur von Leuten, die es wirklich nutzen möchten. Oder ich sage, ich finanziere mich komplett über Werbung. Ja, andererseits, wie willst du das halt kontrollieren? Mit dem, zum Beispiel ARD, ZDF. Es gibt doch Also, okay, dann. wunderschöne Möglichkeiten in Form von Dann. irgendwelchen Steckkarten für einen Ja, aber das Fernseher ist doch. etc. Nee, das ist. Da bin ich gegen Steckkarten und sowas bin ich voll dagegen. Weil diese Dinger funktionieren nie. Sind einfach nur. Steckkarte war Nee. jetzt nur ein Beispiel. Na, aber bei so einen Sachen immer, ich bin ja. Ich bin ja ein Freund auch mal von internationalem Fernsehen. Ne? Also man kann ja ab und zu auch mal BBC und sowas angucken. Da haben die auch einige sehr gute Sendungen. Ich denke mal, da seid ihr bei mir. Und die kannst du halt hier nicht empfangen. Na Weil die gut. halt verschlüsselt sind. Na gut, BBC zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie du es machst, aber kann ich hier problemlos anschauen. Du kannst auch die anderen Verschlüsselten problemlos anschauen. Also ich meine jetzt auf offiziellen Weg kann ich hier BBC schauen. Ja, das. Oder zum Beispiel ORF, die sind ja verschlüsselt. So. Und zum Beispiel, du wohnst im Keine Ahnung, ob Grenzgebiet. die verschlüsselt sind, Doch, schaue ich nicht. die sind grundverschlüsselt, ja. Du wohnst im Grenzgebiet, Deutschland, Österreich. Oder du bist Österreicher und wohnst in Deutschland, willst aber dein Fernsehen gucken, geht nicht. Da sehe ich schon wieder das Problem. Und da ist halt, hat man halt mit ARD und ZDF den Luxus, dass halt wirklich überall hingehen kannst und deine Sender empfangen kannst. Egal wie. Das mit der Steckkarte war halt von mir ein relativ dumm gewähltes Beispiel, sage ich jetzt mal. Man könnte es aber ja zum Beispiel so machen: Man sagt, man macht es jetzt wie bei Sky, man nimmt irgend so eine Nicht Box. noch eine Box. Ich habe so viele Boxen schon so unterm Fernseher stehen. Genau, also da, das Als sehe ich. Beispiel oder keine Ahnung, wie auch immer, aber ich bilde mir ein, es gibt Möglichkeiten dafür. Ja, aber das ist halt alles nicht so. Ich meine, Europäische Union und so weiter, die setzen sich ja auch dafür ein, dass man so international und so weiter, und das wird das alles einschränken. Nee. Dann möge sich aber die Europäische Union bitte auch mal dafür einsetzen, damit dieser Rundfunkbeitrag grundlegend reformiert wird. Weil Ja. das, da kräht wieder kein Schwein danach. Zumindest nicht merklich. Ja, weil diesen Rundfunkbeitrag gibt es halt in so ziemlich allen Ländern in Europa. Von daher. Aber was ich zumindest rausgefunden habe, damit er in anderen Ländern wirklich nur bezahlt werden muss, wenn du es auch nutzt. Ja. Wie auch immer das dort gelöst ist, habe ich keine Nee. Ahnung. Ich persönlich finde, dass die Rundfunksituation in Deutschland im Moment eine der besten weltweit ist. Weil du hast halt wirklich die große Auswahl. Willst du die privaten, dann kriegst du die privaten. Willst du die öffentlich-rechtlichen, kriegst du die öffentlich-rechtlichen. In Großbritannien ist es ja so, du hast halt frei BBC. Und wenn du mehr willst, dann Sky. So. Mag grundsätzlich ja alles richtig sein. Trotzdem sollte man drüber nachdenken, ob man nicht irgendwo das Ganze reformiert. Ja, das ist nicht so einfach, weil irgendjemand wird immer auf der Strecke bleiben. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber man beachte bitte, was alleine ARD und ZDF für die Olympischen Spiele, welche an Geldern rausgeblasen haben. Ja, okay, das ist eine andere Sache. Also Das ist eine das sind andere Sache. wirklich Sachen, also ich habe ja auch selber schon mit Geldern des Rundfunkbeitrags gearbeitet. Und ich weiß daher, damit es da teilweise wirklich echt ungerecht zugeht. Damit also mancher wirklich Geld in Arsch geblasen bekommt, also man entschuldigt diese Ausdrucksweise jetzt, aber es ist einfach so. Und andere, die müssen wirklich um jeden Cent betteln. Ja, aber also ARD und ZDF, man sieht halt schon, die bauen ihr Programm um. Zum Beispiel ZDF Kultur fällt weg. Okay, kann man vermissen, kann man nicht vermissen. Ich weiß nicht, es gibt ja noch ARD Alpha und wie sie nicht alle heißen. Ist nicht so schlimm. Bei ARD fällt ja 1 Plus weg. Ne? Dafür starten sie jetzt so einen neuen Online-Sender. Bisweilen noch ohne Namen. Dass die junge Welle oder das junge Programm von ARD und ZDF irgendwie sowas für 14 bis 29-Jährige soll die Zielgruppe sein. Ja, mal gucken. Man Ab darf 1. gespannt Oktober soll es ja sein. soweit sein. Ab 1. Oktober soll es ja soweit sein, dann geht's los. Ich bin da bewusst noch skeptisch. Ja, ich weiß auch nicht, was da raus wird. Aber ja. Weil, wie schon gesagt, ich weiß, wie es da wirklich zugeht. Es ist teilweise echt nicht schön. Ja. Wobei, man muss ja sagen, ARD und ZDF sind ja grundsätzlich als so solidarisches System gedacht. Alle zahlen ein und jeder profitiert halt davon. Es profitiert aber grundsätzlich niemand von, ist zumindest meine Ansicht, wenn man jetzt sagt, ich will es nicht zahlen, aus welchen Gründen auch immer, früher soll jetzt mal in Knast dafür ging, beziehungsweise jetzt irgendwelche Einträge ins Schuldnerverzeichnis dafür kommt, womit man dann wirklich teilweise ja Probleme hat, eine Wohnung zu kriegen, selbst wenn man sagt, hier, schau hin, lieber Vermieter, das ist in Anführungsstrichen nur Rundfunkbeitrag. Alles Ja. andere zahle ich ja problemlos. Ja gut, aber auch denen, die nicht Rundfunkbeitrag zahlen, wenn du denen mal ansprichst, so was hörst du denn eigentlich im Radio? Dann kommt meistens, ja, NDR, und so weiter sind ja auch die Öffentlich-Rechtlichen. Also von daher, die sagen, die nutzen es nicht, nutzen es ja trotzdem irgendwie. Oder sie gehen auf Tagesschau.de. Und genau das ist das große Problem. Viele bezeichnen eben, also viele sehen eigentlich nur für die 17 Euro noch was, eben damit sie im Fernsehen ORD und ZDF bekommen. Aber ja, die sehen eben nicht, damit da eine Mediatheken dahinter sitzen, damit da Leute bezahlt werden müssen, die was irgendwo diese ganzen Inhalte produzieren. Ich sehe es ja bei mir aus erster Hand quasi, wie das funktioniert, wie die ARD, der ZDF und die ganzen Landesanstalten der ARD dann ihr Material bekommen. Also ich sehe das ja quasi eigentlich jeden Tag bei mir, wie das funktioniert. Da muss ich wirklich sagen, ist es richtig, damit irgendwo der Beitrag da ist. Ich finde es aber trotzdem ich nenne es jetzt mal Eintreibung, finde ich immer noch falsch. Da könnte man wesentlich besser agieren. Ja, ich denke mal, die Leute da sitzen auch zusammen und denken sich, was machen wir hier mit dem Beitrag und so weiter. Aber ich glaube, eine bessere Lösung hat man bis jetzt noch nicht gefunden. Es sind ja auch keine dummen Menschen, die da sitzen. Das Problem, was ich dahinter eigentlich sehe, man müsste das mehr irgendwo in Richtung, ich nenne es jetzt mal wie eine Art Steuer machen. Okay. Weil im Endeffekt, so sehe ich das für meinen Teil zumindest, das ist halt meine private Ansicht, ich sehe das eigentlich schon wie eine Art Steuer an, weil man geht quasi ich nenne es jetzt mal einen Vertrag ein, hat aber nie irgendwo unterzeichnet, damit man dafür zahlt. Gut, das Problem mit Steuern. Und einseitige Verträge, das wird ja eigentlich jeder wissen, der irgendwo zumindest in Gemeinschaftskunde etwas aufgepasst hat, sind ja eigentlich, nichtig. Ja, ja. Nee, aber das Problem mit Steuern ist halt auch, zum Beispiel AID besteht ja aus so vielen regionalen Rundfunkanstalten, dass die Steuern dann theoretisch durch die Länder beschlossen werden müssen, aber die haben ja nicht die Gesetzgebung. Nee, müsste es nicht, weil die ORD ist, sag ich jetzt mal, der Hauptarbeitgeber, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und da wiederum ist dann zum Beispiel der MDR, der NDR, der Bayerische Rundfunk, das sind quasi einfach nur wie Abteilungen innerhalb der ORD. Also deswegen könnte das trotzdem der Bund beschließen. Ja. Das wäre eigentlich nicht das Thema. Ja, egal wie sie es machen, gemeckert wird sowieso immer. Das ist typisch Deutschland, immer gemeckert wird immer irgendwo. Ja. Und ist auch interessant, wie wir jetzt von O2 und mobilen Daten zum ARD und ZDF kommen. Gesprächsverlauf immer, der geht immer sehr, sehr Richtung gegen Deutschland. Nee, keine Ahnung. Aber ja. Wobei, gegen Deutschland werden wir ja eigentlich schon beim nächsten Thema Amazon Dashboard und Amazon Echo. Damit wären wir eigentlich schon perfekt beim nächsten Thema, weil die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen scheinbar gefühlt noch irgendwo in der Steinzeit lebt und meint, man müsste eben diesen Einzelhandel vor Ort sowas von unterstützen, der aber zumindest nach meinen Erfahrungen einfach nur unfähig ist. Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es schon wichtig, so Einzelhandel vor Ort zu unterstützen, ist meine Meinung. Also das ist halt die Frage, was ist Einzelhandel? Für mich ist ein Mediamarkt dann jetzt auch langsam kein Einzelhandel mehr eigentlich, weil ich meine, es sind ja auch Riesenketten, aber zum Beispiel der Herr Müller von nebenan, der Elektrogeräte verkauft oder was auch immer und dann zu dir nach Hause kommt, da ist Amazon ja gar keine Konkurrenz dazu. Das ist ja was völlig anderes. Da geht dann vielleicht die 70-jährige Großmutter geht dann dahin und kauft sich ihren neuen Fernseher und der wird dann von dem auch eingerichtet und alles. Aber keine Ahnung, ja. Ja. Also. Genau. Genau das ist aber für mich Einzelhandel, Ja, wie er wirklich unterstützt werden sollte. Aber zumindest mein subjektives Empfinden geht dahin, damit wirklich die Verbraucherzentrale auch solche großen Ketten wie Mediamarkt, Saturn und wie sie nicht alle heißen, Ja, unterstützen wollen. klar. Ich meine, da stecken auch Arbeitsplätze dahinter, aber ja. Klar, Die aber stecken wenn ja ich in überall, nicht nur Mediamarkt bei gehe, um Amazon. mir für meine Spiegelreflexen ein neues Objektiv anzugucken und mir der Verkäufer dann dort für 3.000 € knapp eine neue Kamera mit Stativ und allem drum und dran andrehen will, obwohl ich mir eigentlich Ja. nur ein Objektiv angucken wollte, sage ich dann, nein, Ja, nein, das ich kaufe stimmt. es im Internet. Also, keine Ahnung, und ich bin auch der Überzeugung, dass Leute, die sich einen Amazon Dash-Button kaufen, beziehungsweise ja, die nutzen, die würden sowieso nicht beim Mediamarkt kaufen. Also wirklich, oder? Das kommt erschwerend hinzu und ich denke, wer sich einen Amazon Dashbutton an die Waschmaschine klebt, um darüber sein Waschmittel zu bestellen, dem interessiert es auch nicht, ob das Waschmittel jetzt 5 € kostet für ein Kilo, zum Beispiel jetzt mal, Ja. oder ob das 6,50 € sind. Ja, ich meine, der Dash-Button ist ja auch, der ist ja Ja. durchaus praktisch. Ich finde ihn Wenn du halt jetzt zum irgendwie Beispiel, es noch. gibt Leute, die vergessen ständig, oh, Waschmittel, habe ich jetzt Waschmittel zu Hause, habe ich kein Waschmittel zu Hause. So, und dann, wenn du halt bei Ja. der letzten Fuhre Waschmittel bist, drückst du halt den Knopf und weißt halt, du hast Auf jeden Waschmittel zu Fall. Hause. Das ist echt. Eben. Und ich denke, und ich habe es mir ehrlich gesagt, wo der Dashbutton grundsätzlich vorgestellt wurde, dachte ich mir eigentlich so, das ist gerade für ältere Leute, könnte das zukünftig was Ja. Schönes sein. Ja. Wo halt niemand ist, der jetzt irgendwo sagt, gut, ich habe die Zeit, einmal mit der Oma wöchentlich einkaufen zu gehen, weil halt die Oma 300 Kilometer entfernt wohnt. Und wo halt der Staat sagt, gut, dir geht's zu gut für eine Pflegestufe. Und was ein Pflegedienst kostet, da müssen wir auch nicht drüber reden. Und gerade für sowas finde ich diesen Amazon Dash-Button wiederum Ja. praktisch. Damit die Oma einfach da drauf drückt, da kann sie quasi nichts verkehrt Ja. machen. Ja. Weil, das heißt, wenn die da 20 Mal drauf drückt, es wird nur Ja. eine Lieferung ausgelöst. Genau. Sofern, und es geht ja dann erst wieder, wenn die Lieferung, die aktuelle, abgeschlossen ist, dann Und wiederum ich kann jetzt ich ja auch, zur nächsten. weiß nicht, ob ihr das Ja. mitgekriegt habt. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Die sollen ja auch irgendwie in Haushaltsgeräte eingebaut werden. Also diese API, die es dann dazu gibt. Praktisch, dass die Waschmaschine dann selber bestellt. Beziehungsweise vielleicht Waschmaschine ein schlechtes Beispiel. Aber die Kaffeemaschine oder sowas, wenn einfach leer ist, dass, also wenn der Kaffee leer ist, dann bestellt die automatisch neuen Kaffee. Und das finde ich dann echt ziemlich cool, muss ich sagen, dass du gar nichts machen musst. Das wäre zum Beispiel hier bei mir im Büro eine schöne Sache, weil irgendwie ist bei mir immer chronisch die Milch alle im Kühlschrank Ja. und chronisch ist auch das Kaffeepulver alle. Ja, das, was ich halt so ein bisschen kritisch sehe an diesem Button, ist halt, dass du an die Ja. Marke gebunden bist, die da Ja, draufsteht. das hat noch sehr Dass du nicht viel einfach sagen kannst, Verbesserungsbedarf. okay, ich will den Dash-Button haben, aber ich will jetzt nicht Ja. Persil-Waschmittel, sondern ich will Ariel. Geht nicht. Da gebe ich dir jetzt im Falle vom Waschmittel, gebe ich dir jetzt da sogar durchaus recht. Wenn wir jetzt auch mal zum Beispiel Kaffee zurückgehen, da wiederum würde es mich jetzt persönlich nicht stören, wenn ich da jetzt immer zum Beispiel Chibo Kaffee geliefert kriege. Weil ich weiß, ich will genau diesen, weil er mir schmeckt. Da finde ich es wiederum nicht schlecht. Allerdings zum Beispiel bei Waschmittel oder was auch immer, wäre grundsätzlich ein frei konfigurierbarer Dashbutton schon nice. Also du kannst, für mich wäre es halt so, du kaufst dir halt einen Button und da steht dann halt einfach nur drauf Waschmittel. Und du kannst dann jedes Waschmittel, was Amazon anbietet, da reinknallen. Das wäre der Traum. Könnte ja eventuell irgendwann mal kommen. Ich bin dafür, Andererseits, weil die Hersteller sind ja auch diejenigen, die Dash-Button mitfinanzieren. eben, das ist es ja extra. Und ich denke, wenn man da jetzt mehr sagen würde, Amazon finanziert das mehr, dann könnte man da wahrscheinlich auch in eine Richtung gehen, damit man sagt, gut, man macht den Dash-Button für eine Kategorie und innerhalb der Kategorie kann ich aber, wie auch immer das Ding eingerichtet wurde, ich hab jetzt selber keinen, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch irgendwie über App laufen oder so, damit man sagt, man legt dann innerhalb der App fest, gut, ich will jetzt Ariel Waschmittel. Das und das. Mit diesem Geruch. Was ich halt zum Beispiel ziemlich cool fände, wenn dann noch Prime Now überall verfügbar ist, dann. Oder ich glaube, Prime Now heißt. Nee, warte, Prime Now war der Videodienst. Nee, wie hieß denn das? Da gibt es Prime das Instant 30 meinst du, oder? Minuten Delivery-System. Ach, Das Moment, Same ich Day google ist ja was mal. anderes, aber da gibt es auch Same noch Day so Delivery. 30-minütig. Das ist. Oh, das sollte das erst kommen. Okay. Heißt es Ich Prime dachte, Now? es wird sogar Prime Now. Dass du das halt dann. Ah, genau. Ja, 1 Stunde Lieferung. Also Same Day Genau. steht jetzt hier, heute bestellt, heute da. Dass du dann zum Aber das andere ist ja Beispiel innerhalb von einer Toilettenpapier Stunde oder geliefert. sowas dann direkt bestellen kannst, wenn es leer ist oder sowas, weil das. Mein, eine Stunde Zeit bringst du vielleicht rum. Irgendwie. Eben. Das passiert ja auch gerne mal, damit du auf Deutsch gesagt auf der Schüssel sitzt und dir Ja. geht's Klopapier aus. Ja, wobei diese Ja, Dash-Buttons sind ja ich nicht weiß unbedingt schon, aber es dafür wäre gedacht, cool. dass du jetzt, ne, Auf neben dem Bett hast du dann einen Dash-Button für jeden Durex und Fall cool. drückst So, da Schatz, drauf. wir müssen Nee, mal noch dafür ein ist es ja Top nicht bisschen gedacht, sondern rumdrücken. Der du sollst Postbote halt schon klingelt gucken, gleich. okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sondern es ist halt dazu da, wenn du halt siehst, so, okay, ich habe die letzte Rolle Klopapier. Aber grundsätzlich können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, damit der Weg irgendwann dahin geht, Ja. damit wir immer mehr online bestellen. Oder wo ich mir diesen Button auch gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, wenn du irgendwo im Restaurant bist oder so und da ist halt eine Putzfrau oder öffentliche Toiletten und sitzt dann auf Klo und du hast dann die letzten paar Klopapier genommen. Dann kannst du da draufdrücken auf diesen Knopf und dann weiß die Putzkraft sofort, oh, Klopapier leer, muss ich reinbringen. Dafür kann das Ding auch genutzt werden. Gut, wobei das müsste man ja nicht mehr unbedingt über einen Dash-Button umsetzen. Das könnte man ja auch anders lösen, aber Oder zum grundsätzlich Beispiel auch. klingt es nicht verkehrt, Nee. die Idee. Und dass das vielleicht, dass das auch im Hintergrund dann irgendwie, wie viele Rollen Klopapier sind denn schon weggegangen, dass das Ding dann gleich auch automatisch, wenn denn kein Klopapier mehr da ist, bestellt. Sowas wäre zum Beispiel schön, genau. Damit du sagst, ich habe jetzt noch 3 Rollen, bestellen wir auf nächste Woche. Ja, und vielleicht auch nicht unbedingt über Amazon, sondern dass dann halt der Betreiber von dieser Toilette dann eine Nachricht bekommt, so, huch, Klopapier, solltest du vielleicht dich drum kümmern. Also ich denke wirklich, damit der Weg in naher oder späterer Zukunft irgendwo dahin gehen wird. Bin ich mir eigentlich sehr sicher, aber man wird sehen. Ja, gut, aber die Verbraucherzentrale will, dass man gleich den Preis auf dem Dash-Button mit aufgedruckt hat und alle Inhaltsstoffe und dann hast du so einen riesen Knopf da, wo alles draufsteht und dann sind sie sicher. Ich denke mir halt Ja, immer, wer das ist ja liest gerade das Schöne sowas an dem Dash-Button, dass eigentlich? man nur draufdrücken muss und dass man nicht ja. Eben, ich will mich, wenn ich jetzt auf Deutsch gesagt Klopapier online bestellen würde, will ich mich nicht da damit beschäftigen, was in dieser Packung drin ist. Ich will einfach nur Klopapier bestellen oder Waschmittel. Was interessiert denn mich, ob in dem Waschmittel was weiß ich was drin ist oder ob es nicht drin ist. Das soll einfach, wenn ich es in meine Waschmaschine kipp und Wäsche wasche, die Wäsche Ja, sauber machen. das stimmt. Was ich mir nur gut vorstellen könnte, wäre, dass sie da so ein Mini-E-Ink-Display daneben machen, wo dann der aktuelle Ja, Preis immer krass. angezeigt wird, wenn du den Knopf drückst. Könnte man machen, bräuchte jetzt aber ich für mich speziell nicht, weil Ich Nee, kann es aber damit. ja, ich kann es ja immer noch, du kriegst ja im Endeffekt, wenn du jetzt bei Amazon das bestellst, kriegst du ja eigentlich instant Ja. die E-Mail. Ja, aber damit würde man auch die Verbraucherzentrale dann zufriedenstellen. Und ich meine, so ein E-Ink-Display daneben wäre jetzt auch nicht, oder ein LCD-Display daneben wäre jetzt auch nicht die Welt. So teuer wäre das nicht. Und dann hätte man auch den Kritikpunkt weg. So, und wenn du aber diesen Kritikpunkt der Verbraucherzentrale eliminierst, bin ich mir sehr sicher, Kommt der nächste? es wird sich der nächste gesucht. Weil irgendwo ist zumindest mein Empfinden, hat die Verbraucherzentrale, lebt sie irgendwo, zumindest in der Digitalisierung, noch in Ja. tiefster Steinzeit. Aber ja, ich Dann finde, würde ich wir mal können ja sagen, jetzt hier auch mal ja, kurz anbringen. Es gibt ja jetzt nicht nur den Dash-Button, der neu ist bei Amazon. Da gibt es ja auch noch die beiden neuen Echos. Ich finde, genau, ich habe schon was gedacht, als ich dann angefangen habe. ja, wollte ich gerade sagen. Mein, es ist ja im Prinzip auch ein bisschen ein erweiterter Dash-Button. Man kann, glaube ich, auch per Sprache bestellen da, oder? Ja, das geht, Aber ich meine, aber du wenn ich musst. mich Amazon Wiederum will nicht mit Bestellungen aus, habe ich tätigen mich noch auch und das wird ernsthaft nicht auf mit jeden Fall Sinn ergeben. beschäftigt. Das geht, aber das wird halt nicht. Mit dem Passwort und wie Du musst soll. das halt Achso, mit einem das ist Passwort einfach nur ein bestätigen, ob normales du es Wort oder wirklich was, was ich kaufen dann willst. sagen muss. Okay. Ja, genau so. Ja. Irgendein Okay. Codewort. Ja. Das, weil das fände ich zum Beispiel auch richtig cool. Ich weiß nicht, ich stelle mir das ziemlich praktisch vor, wenn es da einfach steht und sagt, hey, bestell mal, was weiß ich, neue Kopfhörer oder naja, irgendwelche anderen Verschleißprodukte, die ich mir nicht lange angucken muss, sondern die ich einfach kurz bestellen will. Kopfhörer. Nee, ja, so 10 € Kopfhörer, was weiß ich. Ja, Kopfhörer sind für dich ist mir jetzt nichts anderes Verschleißprodukte. eingefallen. Ich wollte eigentlich diese. Geht es euch auch so? Ihr habt doch bestimmt auch in ihr Kopfhörer die Noppel da vorne drauf. Ja, sowas zum Beispiel. Nö. Ich mag die nicht, die In-Ear-Kopfhörer. Aber das ist wieder Ja, Geschmackssache. Gewöhnungssache. Und ich nutze auch nur die zum Ich Aufsetzen, finde weil die, die also ich hatte richtig auch mal so bequemer sind. On-Ear-Kopfhörer eine Weile, so Bluetooth-Teile, die hatte ich dann immer in der Uni mit, in der Tasche und dann haben die einfach immer die Leute angerufen. Na, habe ich gesagt, okay, das nervt mich jetzt, die lasse ich jetzt daheim. Weil das ist. Also meine Kopfhörer, die haben ja zum Beispiel auch Bluetooth, aber nö, Also irgendwie, du die drückst, rufen niemand an, solange das ich ist das ja nicht dadurch, explizit du drückst ja will. da drauf auf Und den das Knopf. Ich weiß Schöne. nicht, ob das bei dir auch geht. Und dann wird immer der letzte Anruf getätigt. Ja. Okay, nee, bei mir ist halt nur Da muss ich einmal und aber der Knopf ist mehrfach halt draufdrücken bei praktisch mir. komplett die Ohrmuschel nach, von außen. Und ja, keine Ahnung, entsprechend, wenn irgendwas drauf liegt, ist das ziemlich doof konstruiert. Das ist natürlich doof. Und was bei denen, die ich jetzt habe, auch noch schön gemacht ist, wenn zum Beispiel der Akku leer ist, Ja, kann ich das auch noch ist das Kabel klar. anschließen. Das ist cool. Aber jetzt glaube ich mal wieder zurück zu dem Echo. Was haltet ihr allgemein denn von so Smart Home Systemen? Findet ihr das cool oder sagt ihr eher, meh, brauche ich nicht, ist alles blöd? Die Idee ist durchaus interessant und ich kann mir da auch sehr viele praktische Nutzungsszenarien schon vorstellen, wo dieser Echo halt einfach mal das Leben sowas von erleichtern wird. Ja. Ist halt ein Always-Listening-Gerät, ne? Andererseits, es gibt ja schon fuchsige Leute, die dann überprüft haben, was schickt der eigentlich so und wann schickt er. Und solange du halt nicht das Triggerwort sagst, jetzt Alexa oder Amazon oder Echo sind ja die drei auswählbaren Triggerwörter. Solange du das nicht Okay. sagst, soll Also, der wenn es wohl so wäre, dann nichts wäre es schicken. auf jeden Fall cool. Ja. Nein, auf der anderen. Aber sobald du Ja, das klar. Triggerwort sagst, schickt er halt alles Aber. sofort. Wird aber wahrscheinlich bei Ja. Cortana, Siri und Google Now nicht anders sein. Und Siri hat in den USA so ein bisschen Problem, dass sie einfach mal so angeht bei ganz normalen Wörtern, so wenn du sagst, so seriously und dann blub blub und das Ding geht an. Hat halt, Amazon hat halt das Problem, dass das Ding Alexa heißt. Und es gibt durchaus Leute, die auch Alexa heißen. Ne? Ja. Also ich kenne jetzt niemanden, der Siri heißt. Da hast du ja vorher das Bild reingestellt. Oder der Google heißt. Muss ich wirklich schmunzeln. So, ja, entweder suchst du dir eine neue Freundin oder du musst eben deine Freundin umbenennen. Ja. Also wir können dich auch in Zukunft gern Siri nennen, Thomas. Kein Thema. Nee. Das wäre witzig. Was stand da noch? Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer. Wir haben das ja neulich auch schon mal diskutiert als Chromecast Audio Alternative, ja? Den kleinen, den Dot. Finde ich wirklich überlegenswert, weil, keine Ahnung, brauchst kein Handy mehr dazu. Weil das ist klar, es ist auf der einen Seite echt cool gewesen bisher. Du spielst das Lied auf dem Handy ab und sagst dann, ach nee, Handy, schlechte Qualität, zack, Anlage. Aber jetzt stehst du einfach so in deinem Zimmer und sagst, hey, ich habe jetzt Bock auf Musik. Ja. Alexa, spiel mal Musik ab. Und dann hast du einfach auf deiner eigenen Anlage hast du einfach deine Lieder. Und das ist halt einfach, ohne dass du irgendwie dahin laufen musst, Handy anstecken oder sonstiges. Finde ich echt eine super Sache. Und was? Ja. Und was Amazon auch gut macht, ist, das System ist relativ offen. Es gibt da dieses, es gibt da dieses Alexa-Kit, das nennt sich Ask kurz. Ich weiß gar nicht, wie das Alexa Skills habe ich auch gelesen. Alexa Skill Kit, genau, Ask. Ja, und da kann halt jeder seine Skills drauf bringen, solange man denn den Webservice anbietet und im besten Fall vielleicht auch die Amazon Cloud nutzt. Ne, aber ansonsten geht das ja. Da gibt's andere Systeme, wo ich mir denke, zum Beispiel dieses Chromecast Audio, das funktioniert ja auch nicht mit allem. Ja. Und das ist, auf diesem Echo hast du halt Spotify geht, Deezer geht, Amazon Music geht sowieso. Ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, damit hat man schon 90% der Leute erreicht. Irgendwelche Apple-spezifischen Dienste dann wieder nicht drauf gehen, dann denkst du dir, okay, Apple wird sowieso bald so ein eigenes Teil rausbringen. Die brauchst du auch nicht unterstützen, weil die wollen das meistens gar nicht. Das ist denen ja meistens schon... Echt? Soll es sogar gehen? Na, ich glaube, Apple Music soll damit auch gehen. Anderer Weg als bisher mit Android auch, Dass sie da eine App haben. Hat mich echt gewundert. Aber ja, ist auf jeden Fall mal gut. Und zur Not, das Ding hat auch noch Bluetooth. Das du kannst auch über Bluetooth deine Musik dahin schicken. Das ist halt, der normale Echo hat halt nur Bluetooth in. Du kannst über Bluetooth Sachen reinschicken. Der kleine Dot, da kannst du auch über Bluetooth rausholen. Also geht in beide Richtungen. Also wenn du irgendwie Bluetooth-Lautsprecher hast, keine Ahnung von welcher, JBL, Bose und wie sie nicht alle heißen, dann kannst du das da reinschicken. Und das ist halt auch so eine Sache, die dem Chromecast so ein bisschen fehlt, dass du nicht auch, wenn was damit nicht geht, dann machst du es halt über Bluetooth. Auf jeden Fall. Gut, Bluetooth hat im Moment noch geringere Bandbreiten und die Qualität ist nicht so gut. Stimmt schon, ja, aber damit hast du zumindest eine Notlösung, wo du dann noch, wenn der Service jetzt nicht unterstützt wird, die Musik da reinkriegst irgendwie. Ja, also auf jeden Fall hammer interessantes Gerät. Finde ich richtig cool, dass da Amazon jetzt noch so ein dritter Konkurrent drin ist. Früher war es ja immer Apple, Google, Microsoft ein bisschen. Microsoft distanziert sich jetzt da gerade irgendwie ein bisschen, macht so ein eigenes Ding, ist auch okay. Aber dass da Amazon jetzt da reingekommen ist, ist eigentlich, finde ich, auch eine ganz gute Sache. Ja, eben, gut, Microsoft aber die machen jetzt kein so ein Home. Durch oder Windows 10 ist ja Cortana eigenen, schon drin. Ja, vielleicht kommt das auch noch. Klar. Wer weiß. Stimmt, ja. Die haben ja die Xbox One. Da ist Cortana auch drauf. Aber es ist trotzdem bisschen ein anderer Weg, muss ich sagen. Also, ja. Deswegen, ich finde ja schon, die Xbox One hat das schon gehabt, vor Jahren, aber keiner wollte es. Zur Anfangszeit hatten sie ja gesagt, wenn du Xbox One willst, musst du Kinect dazu haben für die Sprachsteuerung. Und dann haben sich die Leute ja aufgeregt, Always Listening und so weiter und so Okay. weiter. Und dann hat man die Praxis halt schnell fallen gelassen. Ja, Aber ja, das denke ich mir andererseits, auch mit dem immer. Smartphone hast du schon dein Klar, Always Listening Device sollte dabei. vielleicht mal irgendwo eine Grenze ziehen, aber für wir als Blogger und technikaffine Menschen sowieso nicht, glaube ich. Muss ich dir widersprechen? Also ich habe zumindest bei den Sprachassistenten für mich dahingehend die Grenze gezogen, sie alle abzuschalten, weil ich nutze einfach nicht. Nein, Ich nein. sehe da für mich keinen Mehrwert drin. Ja, das meinte ich nicht, aber ich meine, wenn jetzt jemand, das geht ja auch darum, wenn zum Beispiel jetzt jemand das Gerät hackt oder so. Ich meine, dann geht er viel lieber auf dein Smartphone als auf dein Kinect. Weil das Smartphone hast du halt wirklich immer dabei. Und Kinect muss ja nicht immer an sein. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Bei mir ist gerade wart ihr weg. Ich weiß nicht, seid ihr noch da? Okay, weil ich habe euch nicht mehr gehört. Ja, Ja. durchaus. Also, Okay. da ist es Ah, wahrscheinlich bei okay. allen Ja, gut. abgekackt, weil bei mir war eben auch Dann, Ruhe. das können wir. Bei mir war auch tot. Genau. Ja, ich war jetzt in letzter Zeit oft im Das Urlaub passiert. und dann saß ich im Flugzeug. Und dann kam nur eine nette Lautsprecherdurchsage. Ja, das Aufladen des Note 7 ist bei diesem Flug leider nicht gestattet. Und da mussten natürlich alle mega lachen. Wie seht ihr das? Seht ihr da drin wirklich eine Gefahr drin, dass da jemand sein Note 7 lädt? Oder denkt ihr, ach ja, es so wenige wie da praktisch explodiert sind oder irgendwie geraucht haben, wird wahrscheinlich nichts passieren. Seht ihr das als ernsthaft an, dass das sowas durchgesagt wird, oder denkt ihr, okay, das sollten die Leute dann wissen, vielleicht selber? Ich sehe es als ernsthaft an, damit Samsung reagiert. Ja. Allerdings muss ich wiederum Samsung gleich da nochmal vor den Koffer treten, wie es so schön heißt, weil mir persönlich hat man Aber sie haben ja zu schon spät spätestens auf die 2 oder 3 Tage, Probleme nachdem das reagiert. bekannt war, war Und das ist eigentlich das schon klar, größte dass der Problem. Rückruf kommt, oder? Ja, ich hätte mir aber den Rückruf von Seiten Samsungs, hätte ich mir erstens, weil es war ja erst, war es zumindest in den USA eine freiwillige Aktion. Das hat mich schon erstmal persönlich sehr, sehr bitter aufgestoßen. Also ich hätte mir wirklich von Samsung gewünscht, damit man sagt, gut, wir rufen jetzt offiziell alle Geräte zurück. Okay. Und tauschen die dann kostenfrei um. Das hätte ich mir von Samsung gewünscht und nicht, damit man da jetzt sagt, gut, ich lasse dir jetzt nochmal Zeit ins Land gehen, weil wie lange ist es jetzt her, damit die Geschichte mit dem Note 7 bekannt wurde? Wo Samsung die erste, sag ich mal, Meldung rausgehauen Ja, hat, es also war, 2 Wochen zu sind es Anfang bestimmt. der IFA war Wenn es, nicht noch dann länger, ja. kam das raus. Das war ja auch immer das witzige Thema, wenn irgendjemand ein Bild gepostet hat von Note 7. So, oh nein, du lebst irgendwie bloggen am Limit. Und ja, es gab durchaus sehr, sehr witzige Wortspiele da. Und muss ja sagen, ich fand es auch relativ witzig, auch wenn es teilweise ja natürlich unberechtigt war. Weil, naja, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch ziemlich klein. Ich glaube, inzwischen sind wir immer noch unter 100 Geräten von wie viel verkauften? Ich glaube, 2 Millionen oder so. Klar. Eben, Andererseits. trotzdem hätte ich mir von Samsung da eine Ja. schnellere Reaktion gewünscht, damit man da nicht so viel Zeit ins Land Ja, gehen das. lässt. Ja, es ist ja auch so, jedes Ja, explodierte das auf Gerät jeden ist Fall, eins zu ja. viel. Eben. Da sind wir, denke ich, alle dabei. Und in dem Ja. Moment, wo, okay, ein Gerät explodiert, kann vielleicht mal passieren, bei so einer Riesenmenge, wenn eins mal. Ne, passiert bei anderen Herstellern auch. Eben, das dem kann Aber sich niemand von freisprechen. in dem Moment, wo man dann schon merkt, wir haben schon 15, 20, 50 Stück, wo das passiert ist, und die Leute nutzen noch die Original-Ladeadapter und. Da in dem Moment müssten bei Samsung Aber die Alarmglocken aber sowas von laut angehen. genau, da Also hätte ich man weiß noch, eigentlich schon da quasi waren wir fast mit dem instant Pixelaffen reagieren auch, müssen. also dem Thorsten, waren wir bei dem CubeTube, bei der Blogger-WG, und da waren es noch 35 Geräte, und da war schon bekannt, dass es einen Rückruf gibt in Deutschland. Es war noch nicht klar, wie der Rückruf aussehen wird und ob es ausgetauscht wird, ob es repariert wird. Der Fehler war noch nicht ganz klar, aber es war klar, dass es was geben wird. Und ich finde, das war nach 3 Tagen. Also das war nicht echt dann. Aber trotzdem, Also die ich fand da Kommunikation auf jeden seitens Fall, andere Samsung Hersteller ist haben da schon Müll. deutlich schlechter reagiert und haben dann sich nie dazu gemeldet, nie zu Wort gemeldet. Das fand ich, muss ich sagen, dafür, dass praktisch das Handy jetzt oder beziehungsweise dieses Gate, was da jetzt rauskam, so ins Klo gegriffen war, fand ich das dann schon okay kommuniziert und ja, ich komme mich damit klar. Ich weiß nicht, aber ich habe auch kein Note 7, also ich kann mich nicht wirklich damit da hineinversetzen, wie das jetzt ist, wenn du ein Ja. Note 7 vorbestellt hast. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Wir haben eigentlich wahrscheinlich alle kein Note 7. Ich würde es mir jetzt Nee. auch aus anderen Gründen definitiv nicht zulegen. Stichwort Edge-Display. Ich finde es einfach nur schrecklich. Aber Ja, trotzdem, das. ich hätte mir gegenüber dem Kunden doch mehr Kommunikation gewünscht. Und das. Weil du sagst ja, das war gleich von Anfang an mit dem Rückruf bekannt. Nein, war es nicht. Weil die haben mir ja extra noch geschrieben, ja, das ist kein Rückruf. Und alle haben schon geschrien, Rückruf. Aber Samsung hat gesagt, nein, kein Rückruf. Wer will, kann sein Ja, Gerät okay, zurückschicken. aber Jetzt sagt wer man will, doch, kann sein Rückruf. Gerät zurückschicken, ist, finde ich, schon fast gleich, erstmal gleichzusetzen mit einem Rückruf. Also. Ne. Eben, Nein, das ist ist es nicht. keine Also, man weiß ja nicht, wie sinnvolle ernst die Sachen Sache, sind finde ich. und keine Ahnung, man weiß, es ist irgendwas da, was, weiß nicht, ja. Ja, keine Ahnung, lässt sich schwer diskutieren. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen schade für Samsung, weil das mit Note 7 haben die jetzt ganz schön Image-Schaden gekriegt. Und ich hatte es ja ein bisschen auf der IFA in der Hand, habe ein bisschen mit rumgespielt. Echt ein richtig gutes Gerät, finde ich. Gefällt mir wirklich. Ich finde es vor allen Dingen, gerade was du sagst, Björn, du hast gesagt, das Edge-Display gefällt dir nicht. Ich fand es bisher auch nicht gut. Gerade beim S6 vor allen Dingen, da fand ich es richtig schrecklich. Beim S7 fand ich es dann schon wieder okay, aber beim Note haben sie es jetzt so gemacht, dass es praktisch an der Seite komplett abgerundet ist und dann bis he zur Hälfte geht das Display ungefähr und danach hört es praktisch auf und geht in die Rückseite rüber. Sieht gut aus und fühlt sich einfach richtig geil an, muss ich sagen. Und das ist echt, du hast das Gerät in der Hand und denkst dir, pff, okay, irgendwie was anderes und irgendwie geil. Und keine Ahnung, ja, mit dem Stift finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht, niemand konnte mir bisher so richtig sagen, für was er den Stift braucht. Warum machen sie denn keine Tablets mit Stift? Ja. Ja, gab's schon, aber gibt's gerade nicht. Warum Gibt es ja durchaus. sind denn Gab es doch schon von Smartphones so Samsung. beliebt mit Stift? Doch, ganz neu jetzt. Gibt's Es aber gibt auch noch jetzt nicht, dieses. oder? Es gibt auch dieses Tab A10 mit Stift. Und Nee, wurde. zweitens ist ja Mitte, Ende Juni in Leak Okay, ja, aufgetaucht gut. zu einem Würde mich auf jeden Galaxy Fall freuen. Note Gab es in Tab letzter mit Zeit, S Pen. war da sehr ruhig. Das. Kann gut sein, ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht Weil das mitgekriegt. gab es ja am Geekbench. Also, ich würde mich da echt drüber freuen, wenn es sowas wieder gibt. GFX war es, Weil ich finde ein Geekbench. Smartphone mit Stift jetzt eher mäßig sinnvoll, muss ich sagen. Ja. Ja. Nee, aber nochmal zu dieser Akkugeschichte zurückgehen. Wenn ich daran denke, dann muss ich immer so ein bisschen ans iPhone 4 denken. Da hat ja Apple das Problem gehabt mit dieser Antenne. So. Und da hat man dann sofort iPhone war draus. Und dann, oh, Antenne, kein, schlechten Empfang und so weiter. Und genau in dem Moment hat man halt angefangen, eine Keynote zu machen und dann gesagt, ja, okay, jeder, der halt das iPhone hat, kann es zurückbringen, bekommt sein volles Geld zurück. Oder aber der bekommt diese Silikonhülle. Und das finde ich besser gelöst als das, was Samsung macht. Hört ihr euch noch? Also ich höre den Thomas höre ich nicht. Nein, aber jetzt, also, Ah, nee, okay, das Thomas ist irgendwie scheint in gerade weg nichts zu verlaufen. sein. Nein, Doch, ich bin Gespräch da, ist ich bin da. Ah, sorry, ich habe gerade was Anfang. getrunken. Genau, ja. Ja, es ist. Wir hatten ja iPhone. Und Ja, genau. Dann, wie gesagt, wie ja vorher erzählt schon Thomas gesagt, halt ich war noch. ja auf der IFA. Da habe ich ja auch das Note 7 angeguckt und auch den ganzen Samsung-Stand. Der ist da immer einer der größten Stände auch. Und da ist mir vor allen Dingen ein Startup aufgefallen. Das wird von Samsung so ein bisschen subventioniert. Da, ich weiß nicht, ob ihr da auf Droid Geeks den Artikel von mir da gelesen habt. Das ist praktisch ein Armband, das legst du dir um den Arm drumherum und es erzeugt auf deinen Knochen Schwingungen. Dann kannst du den Finger ins Ohr stecken und kannst dann reden und te oder telefonieren. Das ist echt witzig. Also, ich dachte nicht, dass es funktioniert, aber es funktioniert echt gut. Da hörst du einfach aus deinem Finger raus eine Stimme. Knochenschall, ja. Ja, genau. Das ist So, es Knochenschall. stimmt. Google Glass Hat ja war auch so Google auch ähnlich. schon Aber gehabt mit also ich ihrem finde es Google halt einfach Glass. total witzig, weil es irgendwie dein Finger ist ein Lautsprecher. Und du hörst es halt wirklich nur für dich selber. Es ist relativ privat. Sie versprechen da sogar, dass du dann zum Beispiel im Stadion telefonieren kannst, weil das dann halt über die Knochen geht und nicht über das Ohr. Wenn das Ohr belegt wird von Stadiongegröhle, dann geht, soll das auch noch funktionieren. Ja, das hat mich jedenfalls da sehr, sehr fasziniert. Ansonsten muss ich sagen, war die IFA vom technischen her nicht so der Burner, sag ich jetzt mal. Klar, Huawei hatte eine coole Pressekonferenz. Das Nova finde ich ein ganz gutes Gerät. Hatte ich auch schon in der Hand. Da haben sie zwar eine halbe Stunde lang über Beauty-Blogger geredet, das war relativ langweilig, aber das Handy platziert sich halt so, wenn sie meinen. Ja. Haben Showstoppers. die Ja. Im Voraus hieß es, sogar, dass jetzt ein da Gerät haben für sie Frauen kommt, explizit sogar aber gesagt, das da Gerät ist für war auf Frauen. der Pressekonferenz kein Wort zu hören darüber. Und wir haben dann auch mit der PR Frau geredet, mit der Kerstin, die dafür zuständig ist für Deutschland. Und die hat auch gemeint, nö, das ist auf gar keinen Fall nur für Frauen. Klar, gibt es so ein paar Sachen, gerade die Kamera, dass sie diesen Beauty-Mode da drin hat wieder. Aber das wäre bei Huawei und Honor allgemein so, dass die Kamera sehr auf Selfies und so geht. Aber sonst, ansonsten ist das Handy, glaube ich, einfach so ein normales Handy, was ein bisschen kleiner ist. Und ich muss sagen, mir gefallen kleine Handys inzwischen wieder viel mehr. Also gerade so mein Honor 8, was ich hier gerade habe, ist mir mittlerweile schon fast zu groß. Ich hatte davor ein Nexus 6 mit 6 Zoll und das fand ich cool, aber inzwischen geht es gar nicht mehr. Deshalb habe ich mich immer über kleine Handys gefreut. Gab es allerdings nur das, glaube ich. Ich überlege gerade. Es waren schon sehr, sehr viele Eindrücke, die wir da gesammelt haben. Ja. Ja. Ja. Ich selber wäre nicht da. Und das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, ist die Asus Ja. PK. Ja. Wo sie wieder einen Asiaten auf die Bühne geschickt haben, der sauschlecht Englisch spricht. Und dann fängt er da an, am Ende so, and this is the Watch. Fortuna 99. Und denkst du so, ja, Ja. Das ist jetzt nicht Ja, also, bös gemeint, ich aber es ist finde es auch einfach. sehr, sehr krass, wirklich. Da kam ja Boah. ein Produkt nach dem anderen raus und du hast wirklich sagen können: Okay, iPad Pro, okay, MacBook, okay, das und das. Einfach ein Apple-Produkt nach dem anderen so halbwegs kopiert. Das fand ich schon sehr, sehr dreist teilweise, dass sie so eine Apple Keynote halb kopiert haben. Ja, was heißt dreist? Das fand ich nicht. Ich fand nur, wie sie das präsentiert haben, wie sie die Geräte rübergebracht haben. Das fand ich. Ja. Nee. Nee. Ja. Da sollte Apple Google sollte hat mal es ein auch drauf, Coaching muss ich anbieten. Wie sagen. mache ich denn richtige PKs? Da bin ich Findest du für. nicht? Ich finde es eigentlich auch ganz cool. Aber Google, nee. Nee, die werden besser. Die werden besser, aber man hat jedes Mal Ja. das Gefühl, die Leute, die da auf der Bühne Aber ich stehen, finde es haben immer den, keine also, Ahnung, weiß was nicht, sie da Google erzählen. PKs sind so in meinem Kopf, dass sie ganz gut sind. Sind ja auch immer andere, die da stehen. Ja. Weil bei Apple ist es halt so, du weißt, Phil Schiller, sage ich schon hier, Tim Cook fängt an, macht Einleitung, bisschen bla bla. Phil Schiller redet über die Ja, aber Geräte. bei Google ist es ähnlich. Der Also, da redet ist immer über am das und Anfang so der weiter. Das Sundar weißt du dann halt Pichai schon und dann kommt irgendwann. der Dave Berg auf die Bühne und macht Android-Updates Ja, und aber nicht ja. so. Also. Ja, und dann kommt irgendjemand, der da wieder ein neues Produkt vorstellt, was sowieso nicht auf den Markt kommt. Ich habe so das Gefühl, dass du wieder ausgefallen bist irgendwie. Ja, wo? Ja. Also heute ist irgendwie so ein bisschen. Ich meine, Zencastr funktioniert ja eigentlich recht gut. Aber da gibt es manchmal so Und wieder Momente. weg. Nee, Ja, nix weg weg. ist er. Nix weg. Ich habe nur aufgehört zu reden. Aber der Björn ist weg. Vielleicht liegt es auch einfach dran, weil ich in unserer Telegram-Gruppe einen Kann Screenshot natürlich geschickt sein. habe. Vielleicht ist deswegen sein Internet zusammengebrochen. Nee, aber du warst ja gerade weg, als du den Screenshot geschickt hast. Ich hatte mich gerade kurz Okay. gemutet. Haben wir denn sonst noch was zu besprechen? Naja. Ja. Ja, ganz kurz Das noch. ist Wir sind jetzt auch auf cool. iTunes verfügbar. Ja, und nicht nur auf iTunes, sondern auch noch auf TuneIn. Damit kann man Tatsächlich habe ich sogar mir auch noch auf angeschaut, ist Sonos sehr, sehr und wie sie gut, nicht alle TuneIn, muss heißen ich und bald sagen. sogar auf Amazon Gefällt mir echt Echo vom Player her. hören. Fand ich cool. Dann würde ich mal sagen, war's das. Ich hoffe mal, Erstmal. nächstes Mal sind wir Erstmal zu in tun wäre dann. Vollzahl hier. Das war ja In immer noch vollster nicht. Besetzung, hoffentlich. Ja. Wenn Johannes nicht wieder Urlaub macht. Ach, und dieses Mal haben wir sogar ein hübsches. Okay, hübsch liegt im Ohr des Betrachters, aber ein hübsches Intro. Nö, ich. Sonst, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich hier mal Schluss machen. Nö, Und ich dann hoffe weiß ich mal, nicht, dass so weit. entweder Zencaster oder wir die Probleme irgendwann in den Griff bekommen. Und dann verabschiede ich mich offiziell und sage bis in 2 Wochen. Tschüss.